Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian, im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, Dienstagnacht, Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Das ist immer eine freie Themennacht. Also, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, über was auch immer, ruft an. Unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist eine Die und die heißt Jenny. Hallo Jenny. Du bist 21 Jahre alt. Stimmt das? Ja. Ja. Jenny. Um was geht's? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe seit 7 Jahren Bulimie. Seit 7 Jahren? Ja. Mhm. Und es ist eine ganz schwere Bulimie. Mhm. Beschreib mal. Das heißt, ja, ich bin eigentlich quasi den ganzen Tag, bis auf ein paar Stunden, wenn ich arbeite, bin ich ja am Essen und am Kotzen. Mhm. Das heißt, du hast viele Fressattacken. Fressattacken am Tag. Eigentlich den ganzen Tag dann durch. Das heißt, die kann man gar nicht mehr zählen? Nee. Und während wir beide jetzt uns unterhalten, ist das eine Pause? Das ist eine Pause, ja. Und das geht das geht dann auch immer bis in die Abendstunde und in die Nacht hinein? Ja. Hm. Ist das so schlimm seit 7 Jahren oder ist das immer schlimmer geworden? Es ist immer schlimmer geworden. In den letzten Jahren ist es besonders schlimm geworden. Wie kann ich mir bei dir diese so häufig am Tage stattfindenden Fressattacken vorstellen? Wie viel nimmst du zu dir? Oh Gott, ja, ich kann es in einer Zahl vom Wert hier sagen. Das ist, ich gehe mindestens 3-4 Mal am Tag einkaufen. Ja. Immer Nachschub holen. Zur Imbissbude oder? Nee, im Supermarkt. Im Supermarkt, ne? Ja. Und kaufst dir alles Mögliche ein? Ja, an die 50 Euro am Tag geht das. Bitte? 50 Euro am Tag. 50 Euro am Tag? Wie finanzierst du das? Ja, durch Arbeiten gehen. Ich habe auch sehr viele Schulden gemacht. Was arbeitest du? Ich habe bis vor kurzem noch eine Ausbildung gemacht, habe ich zu Hause gelebt. Das heißt, da war es weniger, weil halt schon von Haus aus auch Essen zu Hause da war. Aber selbst wenn du das kellnerst, ein Kellner verdient ja auch nicht solche Mengen. Also wie gesagt, es war ein bisschen angespart, das was ich noch hatte. Und wie gesagt, die Schulden, Dispo-Kredite und... Wie viele Schulden hast du? Oh Gott, ja, ich will 2000 Euro sagen. Mhm. Ich meine, 50 Euro am Tag, ich denke ja immer noch in D-Mark, 100 Mark so am Tag. Ja. Verfressen und verkotzen. Also an schlechten Tagen. An schlechten Tagen. Verfressen und verkotzen, ne? Kann man ja so sagen. Also für nichts anderes geht das Geld jetzt auch drauf. Wie erbrichst du? Steckst du dir den Finger in den Hals oder kannst du es so schon rauskriegen? Je nachdem, also mal so, mal so. Mhm. Gelingt es dir denn immer zu erbrechen oder ist das auch... Ja. Ja. Mhm. Immer. Wie schwer bist du? 48 Kilo. 78? 48. Das heißt, da bleiben nicht viele Essensreste in dir? Nee. Bei einer Größe von? 1,67. Mhm. Mhm. Wie lebst du sonst so? Hast du einen Freund? Hast du Freunde? Ja, bis vor kurzem hatte ich noch einen Freund, aber das war jetzt nichts Festes. Ich weiß nicht, ich denke, die merken das. Also ich sag's ihnen nicht, dass ich krank bin, aber ich denke, die merken, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Schon, aber ich weiß von vielen Bulimikerinnen, dass die das, und Bulimikern auch, dass sie das so perfekt verschleiern können, dass die Umwelt es kaum merkt. Selbst manchmal die nahen Beziehungsmenschen. Genau. Ja, die merken nur, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, genau. Ja, ja. Was los ist. Aber du hast es ihm auch nicht erzählt, deinem letzten Freund? Nee, also es war auch nichts Festes. Das waren jetzt 3 Monate. Ja, du bist 21. Hattest du schon mal eine längere Beziehung mit einem Mann? Nee. Also was wirklich fest ist, nicht. 6 Monate. Hast du überhaupt ein sexuelles Interesse? Ja. Das schon? Doch. Und das bezieht sich schon auf Männer? Beides. Also auf Frauen, ja. Wer weiß von deiner Erkrankung? Dass sie noch aktuell ist, das sind eigentlich meine Eltern und meine Schwester. Also anderen Leuten erzählst du, du warst mal? Die wussten es, dass, also ich war in der Klinik, 2000, im Jahr 2000. Mhm. Und alle anderen, die denken, das ist damit dann gegessen, also dass ich seitdem gesund bin. Ja, du warst in einer Klinik und bist dann wieder rückfällig geworden. Ja, sofort danach. Sofort danach. Oder hast du in der Klinik auch erbrochen? Nee, in der Klinik war alles ganz in Ordnung, aber als ich zu Hause war. Du rufst mich heute Abend an, Jenny. Ja. Und erzählst mir wirklich was sehr Dramatisches, was ich als lebensbedrohlich empfinde für dich. Ja. Und das weißt du auch, ne? Ja, ja. Mhm. Deswegen rufst du mich an. Genau. Weswegen rufst du mich an? Also ich kann nicht mehr, also es kann so nicht mehr weitergehen. Und, ich war heute bei meiner Mutter und sagten, sie hätten mich an diese Krankheit verloren. Hat die Mutter gesagt? Ja, also sie können selber nicht mehr. Also sie war eine große Unterstützung in den letzten Jahren, aber jetzt kann sie nicht mehr. Mhm. Sie kann selber nicht mehr. Ja. Und sie können mir nicht mehr helfen. Nein, deine Eltern werden dir nicht helfen können. Nein. Wenn dir jemand helfen kann, dann bist im ersten Schritt du es selbst. Ja. Das weißt du, ne? Ja. Mhm. Ich habe eine irrsinnige Angst. Ja, also wenn ich jetzt in Therapie beginne und das möchte ich. Und das möchtest du? Ja, das möchte ich. Was für eine Angst hast du? Ich kenne das Leben anders nicht. Mhm. Ich kenne es nur so. Ich kann mich an das, was vorher war, nicht mehr wirklich erinnern. Mhm. Ich weiß nicht, wie man normal ist. Ich weiß nicht, ich habe ja dann gar nichts mehr, keinen Lebensinhalt. Auch wenn das jetzt nicht wirklich ein Lebensinhalt ist. Mhm. Ja, die Sucht, die Krankheit kann zum Lebensinhalt werden. Ja, es ist etwas, woran man sich festhalten kann, etwas, was Sicherheit gibt, banal klingt. Aber du willst leben. Ich will leben, ja. Das ist eine Aussage. Denn wenn du so weitermachst, das muss ich dir, glaube ich, nicht sagen, so höre ich das schon raus, so siehst du es auch, wirst du sterben. Ja. Du wirst schwer erkranken und du wirst sterben. Ja. Also in meinem Leben klappt ja auch nichts mehr. Also ich habe mein Abitur, habe ich zweimal begonnen, zweimal abgebrochen. Meine Ausbildung habe ich auch abgebrochen. Aber man muss ja in aller Dramatik, in allem Unglück immer versuchen, auch noch das Hoffnungsvolle zu sehen und das Gute zu sehen. Ja, finde ich. Sonst kann man sich aufgeben, sonst kann man sich gleich wirklich beerdigen, selbst beerdigen. Ich versuche das mal als ganz neutraler Außenstehender bei dir jetzt zu sagen. Da sind schon mal erstmal zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Einmal, dass du die Einsicht hast. Dass du die Einsicht hast, es geht so nicht mehr weiter. Ja. Und dass du den Willen hast und sagst, ich will leben. Ich habe hier auch schon mit Bulimikern gesprochen, die haben gesagt, ich will nicht mehr leben. Da finde ich das noch viel schwieriger. Aber du sagst, ich will leben. Ja, es ist nur ein Problem, dass der Verstand und der Wille... Ist mir klar. Ich weiß, Jenny. Ich versuche dir das nur mal so aus Außensicht mal so diese neutralen Sichtweise zu sagen. Mhm. Und dann sehe ich, dass du 21 Jahre erst alt bist. Ja. Das heißt, da liegen noch, wenn du es schaffst, wenn du diesen schweren Weg der wirklichen Therapie, einer Langzeittherapie gehen wirst, liegen noch alle Chancen vor dir. Mhm. Ne? Du kannst erneut was lernen, du kannst dir was aufbauen, du kannst dir auch ein Leben aufbauen, ohne diese verdammte Krankheit. Ohne diese verdammte Krankheit. Und kannst auch irgendwann vielleicht wieder, oder ich bin sicher, wenn du es im Griff hast, das Leben genießen. Und auch Schönes erleben können. Du hast, im Moment hast du nichts Schönes mehr. Nee, gar nicht. Nein. Du hast einen gewissen Halt, das kann ich nachvollziehen, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Aber es ist keine Freude, es ist nichts Schönes, es ist kein Glück, es ist nichts. Es ist einfach nur grauenhaft eigentlich. Ja, es ist kein Leben. Mhm. Ich möchte dich von meiner Seite aus mit aller Massivität wirklich animieren, diesen Schritt wirklich jetzt auch zu tun, den du selbst dir schon überlegt hast, nämlich wirklich jetzt in eine Therapie zu gehen. Du hast überhaupt nichts mehr zu verlieren, Jenny. Ich verstehe die Angst, die du hast. Da kommt was ganz Neues auf mich zu. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern an ein normales Leben. Aber was hast du zu verlieren? Du hast zu verlieren deinen Tod, nämlich den bist du los. und du hast zu verlieren, und das ist ein guter Verlust, eine schwere Krankheit. Aber alles andere, was da ansteht, ist, wenn es gut läuft, ist es ein großer Gewinn. Und wenn du das willst, wird es gut laufen. Wenn du jetzt an einem Punkt angekommen bist, ich finde, das ist immer das Allerbeste, wenn jemand so schwer unten ist, dass er wirklich das Gefühl hat, ich bin jetzt an einen Punkt geraten, es geht jetzt nicht mehr weiter. Dann aktiviert man, glaube ich, seine letzten Lebensgeister in sich, die man hat, und dann schafft man das auch. Ich habe nur noch eine andere Angst, dass ich es halt nicht schaffe. Aber weil ich habe schon oft versucht. Ich will, aber das ist wieder so eine Befürchtung. Die Angst, die ist auch normal. Die finde ich auch in deiner Situation völlig normal. Hätte jeder, hätte ich auch. Aber gegen die Angst muss man auch angehen. Wenn du dich jetzt dieser Angst hingibst, oh Gott, ich könnte es vielleicht nicht schaffen, dann hast du es schon nicht geschafft. Aber du musst erstmal rangehen an die ganze Sache. Und ich sag dir, jeder kleine Schritt, den du vorwärts gehst, wird dich motivieren und wird dir sagen, ich kann das, ich schaffe das. Es wird auch wieder Rückfälle geben und Rückschritte, das ist völlig klar. Lange dauern. Es wird lange dauern alles, das ist völlig klar. Hast du genaue Pläne, was du machen wirst, wo du es machen willst? Willst du eine Klinik? Ich glaube, eine Klinik wäre das Richtige für dich, oder? Also, meine letzte Erfahrung mit der Klinik war grauenhaft. Mhm. Eine Klinik würde ich auch in Betracht ziehen. Mhm. Ich auch, aber nicht dort, wo ich war. Nee, wenn du da keine gute Erfahrung gemacht hast, um Gottes Willen, dann geh da nicht wieder hin. Nur, also es war ein Fachzentrum, wo ich war. Ich habe kein anderes mehr in Deutschland gefunden. So Psychiatrien, ja, da schrecke ich ein bisschen vor. Ja, das finde ich auch nicht den richtigen Weg. Ja. Ich würde gerne, dass meine Psychologin dich jetzt ein bisschen berät. Fachkundig berät, ja. Was es so alles gibt. Wahrscheinlich hast du sowieso schon auch viele rumgesucht schon, aber es kann ja nichts schaden, jetzt noch mehr Informationen einzuholen. Oder ja. Wir geben dir auch Adressen, wo du wiederum dann noch mehr rauskriegen kannst. Mhm. Und das ist ja auch schon der erste Schritt, dass man das selbst auch so ein bisschen in die Wege leitet. Und das ist dann auch schon ein kleines Erfolgserlebnis. Ich glaube, es war auch schon ein Erfolgserlebnis, hier angerufen zu haben, oder? Das glaube ich. Mir geht's besser, ja. Ja, aber das ist jetzt nur vorübergehend. Aber man muss. Ja, ja, sicher, aber. Aber du hast es gemacht und wir haben gesprochen. Und du hast wichtige Sachen gesagt bei mir, nämlich ich will leben. Mhm. Und dieser Satz muss jetzt groß über deinen nächsten Aktionen stehen, die vor dir liegen. Mhm. Jenny. Ja. Jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Okay. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du in ein paar Monaten oder in einem halben Jahr mich nochmal anrufen würdest und wir reden dann nochmal. Mach ich. Alles Liebe, alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Mach's gut, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was. Und morgen haben wir ein festes Thema. Ihr habt euch entschieden bei nachtlager.de, über was wir morgen reden wollen. Das Thema heißt meine dunkelste Seite. Also folglich möchte ich gerne mit euch sprechen über eure dunkelsten Seiten. Über Dinge, die ihr in euch tragt, die vielleicht ganz geheim sind oder nur ganz wenige Menschen wissen. Vielleicht auch Dinge, für die ihr euch schämt. Dinge vielleicht auch, die euch zu schaffen machen. Oder Dinge, die ihr irgendwie auch ganz cool findet und sagt, muss ja nicht jeder wissen, aber es ist so ein Abgrund in mir. Das ist das Thema morgen. Meine dunkelste Seite. Jetzt geht's weiter mit Luca. Und Luca ist 20. Hallo Luca. Hi Domian. Ich habe gerade überlegt, Luca ist Luca immer eine Frau, ne? Ein Frauenname. Ich denke schon, ja. Also ja. Ich kenne es nur als Frauenname, ja. Schöner Name. Dankeschön. Um was geht's bei dir? Also ich habe gestern deine Anruferin gehört, die Franzi oder Franziska. Ach, das war die schöne Frau. Ja, genau. Und ich muss sagen, die hat mir wirklich aus der Seele gesprochen. Also ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich sage, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Warum? Also ich kann und möchte so einfach nicht mehr weitermachen. Was ist los? Also ich komme mir wirklich vor, das klingt vielleicht dumm, aber ich komme mir wirklich vor wie so ein Stück Vieh. Also es ist egal, wo ich hingehe, ich werde überall nur angegafft, angemacht und ja. Weil du so gut aussiehst? Das Ding ist, also ich selbst würde mich als durchschnittlich bezeichnen, als relativ durchschnittlich. Mhm. Aber das ist leider nicht das, was die anderen sagen. Die anderen sagen, du siehst schweinegut aus? Ja. Aber du arbeitest nicht als Model oder so? Nee, also das könnte ich nicht, weil ich dafür einfach zu klein bin. Aber ich werde von Laien also oft gefragt, ob ich Model bin und ja. Wie lange bemerkst du das schon? Du bist jetzt erst 20. Seit wann merkst du, Mensch, irgendwie gucken die mich alle an und die Jungs sind ganz scharf auf mich, die Mädchen vielleicht ein bisschen neidisch? Das ging los mit 13, 14 ungefähr. Mhm. Hast du einen Freund? Nee. Hattest du schon mal eine Beziehung? Also ich hatte schon mehrere Beziehungen, ja, aber die sind eigentlich alle aus dem Grund auch mit kaputt gegangen. Weil du den Eindruck hattest, die interessieren sich gar nicht für mein Herz und meine Seele, sondern die sind nur scharf auf meinen schönen Körper. Ja, also ich habe nicht nur den Eindruck, so war es definitiv. So war es. Oder die wollen sich mit mir schmücken, vor ihren Freunden und so. Mhm. Genau. Wie lebst du so? Was machst du vom Beruf beispielsweise? Bist du noch Schülerin? Also ich bin Studentin, ja. Ja? Was studierst du? Möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Okay, musst du nicht sagen, nee. Ja. Aber das heißt, du kommst da viel mit Leuten zusammen in der Universität? Ja. Ja. Lebst du sehr zurückgezogen? Oder gehst du dennoch viel aus? Und ganz und gar nicht. Also ich gehe eigentlich weg, wann ich kann. Mhm. Und also habe das Leben bis jetzt wirklich genossen, sag ich mal. Mhm. Aber ich bin einfach an einem Punkt, wo ich merke, dass ich... Also ich bin wirklich ein sehr offener Mensch, ich rede gern. Aber ich bin einfach an einem Punkt, wo ich merke, es geht nicht mehr. Ich ziehe mich immer mehr zurück. Mhm. Und ich war wirklich schon vor ein paar Tagen echt kurz davor, einmal mit dem Messer durchs Gesicht zu gehen. Ich echt gesagt habe, ich kann nicht mehr. Mhm. Hast du Freundinnen? Wenige. Merkst du das bei Frauen auch, dass die auf Distanz zu dir gehen, weil die neidisch sind? Ja, auf jeden Fall, klar. Also es gibt, hast du keinen einzigen Menschen, wo du sagst, das ist so mein absoluter Busenfreund, meine absolute Busenfreundin, mit der kann ich alles bereden und absolutes Vertrauen und egal wie ich aussehe, ob ich schön oder hässlich bin? Ganz, ganz wenige. Einen? Also ich würde sagen, das sind drei ungefähr. Na, immerhin. Luca, das ist viel. Ich weiß, aber ich merke halt auch, dass es mehr und mehr am Bröckeln ist. Warum? Bei denen? Die kennen dich doch dann schon länger, oder? Ja, aber also ich meine, ich kann mit denen Gott sei Dank sehr offen reden. Mhm. Aber die sagen mir auch einfach in letzter Zeit immer häufiger, dass sie damit einfach nicht klarkommen. Mit deiner Schönheit? Ja. Warum kommen die damit nicht klar? Also das Ding war, die beiden hatten, oder die drei, also zwei sind eigentlich meine besten Freundinnen. Das sind, wir reden jetzt über Frauen, ne? Ja, wir reden über Frauen. Mhm. Und die hatten eigentlich bis vor einer kurzen Zeit beide noch längere Beziehungen. Mhm. Und da war das nicht so das Problem, aber das sind jetzt beide Single. Mhm. Und, ich verstehe. Wenn du mit denen ausgehst, gucken alle Jungs dich an. Genau. Und nicht die. Und damit können die nicht umgehen. Genau. Und ich meine, ich bin super froh, dass die mir das auch so offen sagen. Ja, ja, klar. Mhm. Aber ich merke halt trotzdem, wie sie sich einfach immer mehr distanzieren und... Was ist das Leben absurd? Da gibt es Menschen, die vielleicht aufgrund einer Behinderung sehr, sehr, sehr traurig sind, dass sie so aussehen, wie sie aussehen. Ich weiß, es ist völlig absurd. Nee, ich will da gar keinen Vorwurf machen. Ich sag's nur mal so, ich fasse es mal so für mich zusammen. Und dann gibt's auf der anderen Seite Menschen, so wie du jetzt, die so beschenkt sind von der Natur oder von wem auch immer. Und diese Menschen sind auch unglücklich. Ja. Es ist der Wahnsinn. Ich schäme mich fast, das zu sagen, weil der Eindruck von den Leuten ist wirklich immer, du musst glücklich sein. Mhm. Ja, ich zuck da auch gerade so ein bisschen zusammen. Wir haben ja Jenny gehört, ne? Die dabei ist, sich tot zu kotzen, gerade. Ich sag das auch immer so ganz, ganz brachial, weil das ist ja so. Und dann hast du gesagt, ich kann nicht mehr. Ich bin zu schön. Da zuckt man im ersten Moment zusammen und denkt, Ich weiß, deswegen sage ich das auch eigentlich nicht, weil es so arrogant klingt. Nee, aber jeder wirklich denkt, okay, die hat einen an der Klatsche. Nee, aber ich nehme es schon absolut auch ernst, wie du es jetzt beschrieben hast. Ist das für dich einfach ein massives, großes Problem, welches dich ja richtig in eine Einsamkeit gezogen hat, ne? Oder drängt. Ja. Das geht einfach nicht mehr. Aber das ist ja nur auch keine Lösung, das Gesicht zu zerschneiden. Ich weiß. Es ist aber auch so grauselig in unserer Welt, wo alles so auf glatt und schön konzentriert ist. Schön zu sein. Vielleicht wärst du in einer anderen Gesellschaft, in einem anderen Kulturkreis, würde man vielleicht viel normaler mit dir umgehen. Hier bist du natürlich das, was alle sein wollen. Weil wir alle so gezüchtet worden sind in den letzten Jahren. Ja, stimmt leider. Wie machst du das mit Jungs? Lässt du dich ansprechen? Also ich komme ja fast nicht drum rum. Also das geht bei mir wirklich los. Also ich gehe wirklich in den Supermarkt, echt ungeschminkt, in Joggingklamotten. Mhm. Also du britzt dich auch nicht besonders auf? Überhaupt nicht, nein. Und es geht wirklich los vom 50-Jährigen. Mhm. Irgendwie... über den 15-Jährigen bis zum 70-Jährigen, den ich wirklich schon angesprochen habe. Mhm. Und das klingt lustig, also ich muss jetzt selbst lachen, aber es ist halt nicht lustig. Mhm. Nee, es geht kaum Komplimente, wirklich, die ich bekomme, sondern alles dumme Sprüche. Plumpe Anmacher. Ne? Sexistische, blöde Anmacher. Genau. Ja, ja. Ja, ja, das klingt im ersten Mal nicht lustig, aber das ist beileibe nicht lustig, wenn man das jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag erlebt. Das glaube ich schon. Hast du mal den anderen Weg versucht zu begehen, gerade was Männer anbelangt, um auch vielleicht auch an gute Typen zu kommen, die sich gar nicht trauen, dich anzusprechen? Das ist ja oftmals so, dass man so schöne Menschen, dass die guten Seelen, sage ich mal, die Leute, die innerlich gut drauf sind, sich gar nicht trauen, an so einen schönen Menschen heranzugehen. Hast du den anderen Weg schon mal beschritten, dass du gezielt Jungs angesprochen hast, die äußerlich vielleicht gar nicht so schön sind, die du aber interessant findest? Ja, und das habe ich auch gleich wieder gelassen. Warum? Nachdem ich von einem direkt eine gescheuert bekommen habe. Wie bitte? Ja, der eben einfach nur gemeint hat, ich lasse mich nicht verarschen und jemand wie du spricht mich nicht an. Mhm. Und ja. Der hat dir eine gescheuert? Ja, der hat mir direkt eine gescheuert. Ins Gesicht? Ja. Das war heftig. Ja, das war in der Diskothek, ja. Ich würde mal sagen, das ist aber auch ein ganz schlimmer, blöder Einzelfall. Mag sein, ja, aber ja. Ich habe es seitdem auch nie wieder probiert. Also. Aber ich habe ja einen Jungen eigentlich kennengelernt, vor ein paar Wochen. Mhm. Und, wie hast du den kennengelernt? Das war in der Uni. Hat er dich oder du ihn, oder? Nee, also ein Freund von ihm hat mich angesprochen. Ja. Und ja, dann wir haben uns jetzt inzwischen auch schon ein paar Mal getroffen. Mhm. Und ich habe wirklich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, das ist jemand, der sich für mich interessiert. Mhm. Aber der hat sich auch ganz viele kleine Details gemerkt. Mhm. Und so eine Aufmerksamkeit hatte ich vorher noch nie. Mhm. Sie hat mir in die Augen geschaut und nicht woanders hin. Mhm. Und ja, und ich war vor ein paar Tagen bei ihm und ja. Dann kam auf einmal auch aus heiterem Himmel der Kommentar, was will jemand wie du eigentlich mit mir? Und dann habe ich echt gesagt, es kann nicht sein, bitte nicht schon wieder. Mhm. Und es... Ich hoffe nicht, dass es deshalb kaputt gegangen ist. Also ich habe ihn seither auch nicht wieder gesehen. Was hast du denn da geantwortet? Es ist eine super dumme Situation. Ich meine, mir schlägt selten die Sprache, mhm. Aber ich wusste einfach nicht mehr, was ich sagen sollte. Ja, aber das könntest du ja vielleicht noch nachholen. Wenn du findest den okay oder sogar sehr nett. Absolut, ja. Ja. Und ihr habt euch seitdem nicht mehr gesehen? Nein. Da musst du die Initiative ergreifen. Da musst du ihm erklären, warum du ihn toll findest. Und erklär ihm auch diesen ganzen Rattenschwanz von Problemen, den du seit Jahren mit dir herumträgst, den du uns jetzt gerade auch erzählt hast. Ich glaube, dass du die einzige Möglichkeit, die du hast, du musst dich ja so nehmen, wie du bist. Das ist ja das allererste Mal. Das ist halt so. Damit musst du dich nur mal arrangieren. Aber dass du den kleinen Spielraum nutzt, dass du das Ruder mehr in die Hand nimmst. Dass du beispielsweise so etwas jetzt nicht einfach im Raum stehen lässt und einen Menschen, den du toll findest, deshalb verlierst. Sondern geh hin oder ruf ihn an, wie auch immer, oder schreib ihm einen Brief oder was oder eine Mail. Und erklär es ihm, warum du den toll findest. Und dass so jemand wie du eben durchaus auch gerne mit jemandem zusammen ist, wie er es ist. Und versuche das zu retten. Ich glaube, die Rettung ist für dich, wenn du in eine gute Beziehung kämst. Wenn du einen tollen Mann kennenlernst, wo du deine Heimat, dein Zuhause findest. Vor all diesen ganzen, vor dieser ganzen Anbaggerei. Ja, ich habe aber die Kraft dazu einfach nicht mehr. Ich kann das wirklich nicht mehr. Doch, das kannst du. Du kannst jetzt dich um diesen Jungen nochmal kümmern. Das gibt's gar nicht, Luca. Du hast mir gesagt, dass du den toll findest. Und du hast mir gesagt, dass du den auch schätzt, dass das ein guter Typ ist. Ja gut, also wir haben uns erst ein paar Mal getroffen, soweit ich das sagen kann jetzt, ja. Okay, aber ist auf jeden Fall einer, wo du denkst, die Witterung ist so da, das ist schon interessant. Das könnte was Gutes sein. Eventuell, ich weiß es nicht, aber ich habe die Kraft dazu nicht mehr. Ich habe sie wirklich nicht mehr. Was ist die Alternative? Die Alternative darf nicht sein, das Gesicht zu zerschneiden. Die Alternative darf nicht sein, sich völlig hängen zu lassen. So wie jemand, ich sage jetzt das Gegenbeispiel, so wie jemand, der vielleicht von Natur aus sehr hässlich ist oder sehr sehr schwer behindert ist, der muss sich auch so annehmen, wie er ist. Und der muss auch das Beste aus seinem Leben machen. So musst du es umgekehrt genauso machen. Und darfst auch nicht mit deinem Schicksal hadern und traurig sein und jammern. Versuch es rauszuhauen, das Beste. Vielleicht wird es dir dann irgendwann auch gelingen, sogar dankbar und auch glücklich zu sein, dass du so einen schönen Körper hast. Wenn du mit einem Menschen beispielsweise zusammenkommst, der dich innerlich auch wertschätzt. Also versuch doch mal jetzt den kleinen Schritt zu gehen und mach es an dem einen Beispiel fest von diesem Jungen. Versuch diesen Kontakt nochmal aufzubauen. Gut, aber ich... Versuch es. Keine Aber. Versuchen. Nur versuchen. Ich habe aber einfach eine wahnsinnige Angst, wieder enttäuscht zu werden, weil... Musst du durch. Gibt's gar keinen, es gibt keine Alternative. Versuchen. Immer wieder ran. Immer wieder ran. Immer wieder durch. Telefonieren wir nochmal. Ich möchte mal wissen, wie es ausgegangen ist. Ich möchte es gar nicht wissen. Aber ich möchte es wissen. Pass auf, wir haben ja deine Telefonnummer. Ja. Meine Redaktion ruft dich nochmal an, liebe Kakel, mit dir wann. Und dann bin ich ganz gespannt, was raus geworden ist, okay? Okay. Liebe Luca, alles Gute. Dankeschön, Dominik. Tschüss. Ciao. Das war die schöne Luca. Telefonnummer 0800 220 50 50. Bitte, bitte, bitte ruft jetzt nicht an und ihr wollt Kontakt mit Luca haben. Das ist genau das, was Luca nicht haben will. Erleben wir immer wieder, wenn wir nette Frauen hier auf dem Sender haben, dass die Jungs dann hier uns zumailen oder tot telefonieren. Bitte nicht. Wir geben es nicht weiter und wir werden Luca vor all den Sachen schützen. Hm? So, Thomas, 38, hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Thomas. Guten Abend. Guten Abend. Zunächst mal möchte ich sagen, Glückwunsch zu deiner Sendung. Dankeschön. Ich gucke dich schon seit einigen Jahren. Finde es sehr gut. Ich finde zwar nicht immer meine Zustimmung, was du so sagst, aber muss im Ganzen ist es schon klasse. Wäre auch blöd, wenn wir alle immer einer Meinung wären. Ja, sicher. Das wäre langweilig. Okay. So, lieber Thomas, um was geht's bei dir? Ja, also mein Thema ist Zwangserkrankung. Mhm. Ich bin selbst betroffen davon. Welche Erkrankung ist das genau? Also eine Zwangserkrankung, ich weiß nicht, wie weit du dich auskennst. Das ist also eine Erkrankung, dass man zum Beispiel, es gibt zum Beispiel Menschen, die haben so eine Art Waschzwang. Mhm. Die sich also täglich mehrmals waschen müssen, die Hände waschen müssen, mhm. die Wohnung reinhalten müssen. Das habe ich jetzt zwar nicht. Was ist es bei dir? Bei mir äußert sich das insofern, dass ich Handlungen mehrmals ausführen muss und dass ich auch, vor allem auch Zwangsgedanken habe. Fangen wir mit den Handlungen an. Welche Handlungen musst du immer wieder oder mehrfach ausführen? Ja, fast alle eigentlich täglich. Sag ein paar Beispiele. Ja, das kann zum Beispiel, das hatte ich eben schon im Vorgespräch gesagt, wenn ich eine Tür auf und zu mache, ja. eine Schranktür, oder wenn ich den Fernseher an- und ausmache. Machst du es zweimal an- und aus? Das kann sich auch, ja, oder zweimal, dreimal, fünfmal, ja. wenn es schlimm ist, auch zehnmal. Wenn du aus dem Kühlschrank die Milch holst und machst die Tür zu, machst du es nochmal hinterher auf, machst du nochmal zu und nochmal auf und nochmal zu, vielleicht. Zum Beispiel, das kann sich so äußern, ganz mhm. genau, ja. Das geht dann so lange, bis der Zwang befriedigt ist. Ja. Ach, irgendwann ist eine Befriedigung da und dann denkst du für dich, jetzt ist es gut, jetzt muss ich die Tür nicht nochmal zu machen. Richtig, es kann einmal so sein, es kann auch andererseits dann mal so sein, dass ich, wenn ich in einer gewissen Stimmung bin, mir einfach sage, so jetzt ist Schluss, jetzt lässt es dabei bleiben, aber dann muss ich mich überwinden. Mhm. Das heißt, es kostet mich eine innere Überwindung. Es klingt jetzt alles ziemlich verrückt vielleicht. Nö. Aber mhm. es ist halt so. Und Sag mir noch ein paar andere Beispiele für diese Handlung. Mit der Tür, das war schon sehr anschaulich. Ja, das ist eigentlich schon, ja, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Das kann auch, das können ganz banale Dinge sein. Das kann auch sein, wenn ich das Licht an- und ausmache. Ja. Wie ist es, wenn du dir morgens die Socken anziehst? Kann es passieren, dass du die drei, vier Mal hintereinander an- und ausziehst? Ja, so zwei, drei Mal kann das schon passieren. Das kann auch da sogar sowas passieren. Mhm. Mhm. Dann hast du gerade gesagt Gedanken, Zwangsgedanken. Das ist richtig, die Zwangsgedanken sind praktisch die Ursache für die Handlung. Mhm. Dass ich diese Zwangsgedanken habe. Ne? Beschreib mir das mal genauer, was das ist, diese Zwangsgedanken. Oh Gott, ich möchte also nicht so genau ins Detail gehen. Das sind also Gedanken, die kommen unbewusst, die werden nicht gesteuert von mir, die kommen einfach, die sind da. Mhm. Das sind meistens, was heißt meistens, das sind nur ausschließlich negative Gedanken. Das, sag mal eins, was ein Gedanke, der so auch so... Dass jemand, dem ich jetzt zum Beispiel, das betrifft auch komischerweise immer nur Menschen, die ich sehr gern habe und die mir nahestehen oder die ich kenne, ja. mir vielleicht nicht so nahestehen, aber die ich trotzdem mag und leiden kann, hm. dass denen dadurch irgendwas zustößen könnte. Achso, dann stellst du... Krankheiten, Unfälle und so weiter. Ah, dann spielst du dir das in der Fantasie so durch, wie es wohl wäre, wenn Person X jetzt gerade... Ja, richtig, ich bin unbewusst, ich kann das nicht steuern. Nein, ich will es auch gar nicht moralisch beurteilen, ich will es erstmal nur so kapieren. Du stellst dir dann vor, wie Person X, die du kennst und sogar vielleicht nett findest, vor ein Auto läuft. Richtig, genau. So und du stellst dir genau den Autounfall vor und... Ja, das ist dann so ungefähr da, so ein Bild ist dann da, ja. Soweit auch, dass du dir vorstellst, du, Thomas... Das ist ein Beispiel, wie gesagt, das muss ich nicht so äußern, das kann auch... anders sein. Ja, kann auch eine Krankheit sein oder so. Ja, kann das auch, geht es auch so weit, dass du dir vorstellst, dass du diese Person, dass du die Macht hast, diese Person zu quälen zum Beispiel? Nein, auf gar keinen Fall. Nee. Mhm. So ist es nicht. Nee. Nein. Mhm. Diese Gedanken, sind die auch so permanent in dir oder gibt es die nur vorm Einschlafen oder? Nein, das ist eine Sache, die geht morgens los und die hört damit auf, wenn ich ins Bett gehe, wenn ich schlafen gehe. Ja. Gehst du arbeiten noch? Oder? Ja, selbstverständlich. Ja? Was machst du vom Beruf? Ich bin Speditionskaufmann vom Beruf. Ja. Ist das nicht schwierig während der Arbeit, mit den Gedanken, die Gedanken immer zur Seite zu schieben? Nicht einfach. Und gibt es diese Zwangshandlung auch im Beruf, dass du immer wieder dasselbe? Das kann ich ja nicht abstellen, wenn ich in eine Firma reingehe und abends nach Hause gehe. Ja. Das ist schon teilweise gut, wenn ich irgendwo konzentriert bin, wenn ich jetzt stark konzentriert bin auf die Arbeit, in einem Arbeitsprozess drin bin, dann kann es sein, dass es sich nicht so stark auswirkt. Kriegen die Kollegen? Aber ich kann es nicht, bitte? Kriegen die Kollegen das mit? Weiß der Chef das? Ich hoffe nicht, weil ich kaschiere das ja auch. Ich muss es ja verstecken. Verstehe. Privat als auch beruflich. Wer weiß das denn in deinem privaten Umfeld überhaupt? Ein paar Freunde von mir. Hast du in einer Beziehung? Nein. Warst du schon mal länger? Ich hatte wohl mal eine Beziehung, aber die hat nicht sehr lange gedauert. War auch nicht sehr glücklich, aber... Wie lange leidest du schon an dieser Erkrankung, Zwangserkrankung? Also ich finde, es hat angefangen, glaube ich, mit 19... 20 etwa. Da hat sich das mit Ticks geäußert, da war es aber noch nicht so schlimm. Das fing dann damit an, dass ich also manchmal so Dinge zwei, dreimal getan habe. Also so Schleichen, das hat sich so in dein Leben hinein. Schleichen. Das fängt dann meistens dann so an. Auch diesen, ich habe also auch mal von einem Arzt gehört, dass es das Alter ist, in dem es eigentlich so anfängt. Ich hatte also auch mal mit jemandem gesprochen, der etwas Ähnliches hatte, also einen ganz extremen Waschzwang hatte, der bei der Bundeswehr anfing, weil er dazu verdonnert wurde, irgendwie die Stube zu reinigen. Ja. Und also... Ich auch nicht mal aus dem Haus gehen kann und der hat ja auch erst gesagt zu mir, das fing 18, 19 etwa an, so die Zeit macht so alles weg. Glaubst du, dass diese Erkrankung auch dazu geführt hat, dass du eben keine längere Beziehung bisher hattest? Du bist jetzt 38, habe ich gerade gesagt. Ich würde dem nicht den Hauptgrund geben, aber es spielt natürlich mit einer Rolle. Ja, es kommt ja... Weil in der Partnerschaft, das hatte ich auch im Vorgespräch eben gesagt, kommt man sich ja auch sehr nah. Ja. Und dann kann man sowas überhaupt nicht mehr verbergen. Ja. Und also ich hatte ja nicht viele Beziehungen. Vielleicht ist man auch so vereinnahmt von einer solchen Erkrankung, dass gar kein Spielraum da ist für eine andere Person. Und man hat eben Angst auch vor der. Ich bin in meinem Leben natürlich sehr stark. Ne? Ja, und man hat Angst dann auch vor der Nähe, weil man sich dann ja outen muss, ne? Wenn man mal zu nah an jemanden rankommt und derjenige kriegt das. Zu welcher bereit? Man weiß ja nie, wie die Person darauf reagiert. Ja. Also ich erzähle es ja auch nicht jedem, weil ich habe damit also auch natürlich sehr negative Erfahrungen gemacht. Klar. Viele Reaktionen. Macht das also Menschen damit überhaupt nicht? Es ist ja auch nicht so bekannt, denn ja, bei Autonomalverbrauchern in der Gesellschaft. Ist das ja eine lange Zeit? Es sind ja fast 20 Jahre, wo du dich nun schon mit dieser Krankheit herumschlägst. Hast du irgendwann mal versucht, dir Hilfe zu holen? Warst du beim Arzt, Therapeuten, Psychiater? Ich habe einen Arzt aufgesucht, ja. Einmal einen Arzt? Psychiater, ja. Und was ist daraus geworden? Ich habe den damals aufgesucht, nicht deswegen, sondern ich hatte, das ist 5, 6 Jahre her, ich bin da mal hingegangen auf Empfehlung von meinem Hausarzt, weil ich hatte eine Phase gehabt, wo ich ein bisschen deprimiert war. Also es war keine Depression, ich hatte so eine Phase, wo ich mich nicht wohlgefühlt hatte. Ja. Und bin dann dahin und habe das erzählt, hatte ein Antidepressiva bekommen, das habe ich aber nicht genommen, weil ich irgendwie dann doch fand, das musst du nicht nehmen. Bin später nochmal hin, das hat sich dann im Laufe des Gesprächs, ich habe davon so erzählt und da hat sich das so herauskristallisiert und er hatte dann wie aus der Pistole geschossen geantwortet, ja, das ist eine Zwangsneurose, eine Zwangserkrankung. Also mich interessiert, ob du längere Zeit behandelt worden bist. Nein. Ja. Warum nicht? Ja Gott, ich bin eben zu dem Psychiater gegangen und habe dann so 2, 3 Mal im Jahr einen Termin gehabt. 2, 3 Mal im Jahr? Ja. Ja, das kannst du natürlich alles vergessen. Ja. Aber das liegt ja nur völlig nahe, finde ich, wenn man jemandem erzählen will, so wie du es gerade erzählt hast. Ja, ganz bekämpfen oder ausheilen kann man das nicht. Also das wird man lebenlang mit sich rumtragen. Ne? Ja gut. Ganz klar. Ja gut, aber man kann ja doch schon entscheidend was unternehmen. Was meinst du, wie viel Zwangserkrankte es in Deutschland gibt? Und was meinst du, wie hoch die Erfolgsquote ist, damit zurechtzukommen? Wenn auch immer etwas zurückbleibt, aber besser damit zu leben. Denn so wie du es mir gerade geschildert hast, ist das ja auch kein sehr schönes Leben. Oder hast du dich damit so arrangiert und sagst, okay, ich habe das nun mal und egal. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwer, ne? Als ich dann wusste, also als es auch dann beim Namen genannt wurde, als ich auch erfahren habe, dass es überhaupt wirklich eine Sache ist, die es wirklich gibt, dass ich nicht der Einzige bin auf der Welt, oder der sowas hat, dann habe ich einen Freund, der hat dieses Tourette-Syndrom. Das war überhaupt der Erste, mit dem ich überhaupt darüber gesprochen hatte, der auch Verständnis dafür gezeigt hat, weil diese Tourettis teilweise auch diese auch Zwangshandlungen, Zwangsgedanken haben, ne? Diese Ticks. Dass ich das zum ersten Mal überhaupt aussprechen konnte, darüber diskutieren konnte, das hat mir schon gut getan. Weißt du, was ich gerade für eine Idee habe, was ich glaube ich toll fände für dich, wenn du erstmal so ein bisschen gebremst bist mit Psychiater und Psychologe und Therapie und psychosomatische Klinik und weiß ich was. Was hältst du davon, wenn du mal in eine Selbsthilfegruppe gehst für Zwangserkrankte? Wo nur Leute sind. Ich habe auch schon nachgedacht, aber bisher habe ich nichts gefunden. Ne? Helfen wir dir jetzt bei. Was hältst du davon? Ja, eine Idee. Ja, und dann kannst du entscheiden, ob du hingehst. Finde ich einen guten Schritt, einen ersten Schritt. Da bist du mit Gleichgesinnten zusammen und man kann Erfahrungen austauschen und mal sehen, was dann ins Rollen kommt. Ja, das wäre eine Idee, aber ob ich es dann wirklich mache, weiß ich auch nicht. Nee, das ist dann natürlich da. Ich habe also mich auch irgendwo ein bisschen damit arrangiert. Ich habe es also für mich so angenommen. Mhm. Dennoch. Beide vielleicht ja vielleicht ein bisschen für mich allein dahin, aber wie gesagt, das beeinträchtigt mich schon in meinem täglichen Leben. Ne? Ja, und das finde ich schon, ist schon Grund genug, um zu sagen, ich versuche irgendetwas dagegen zu unternehmen. Also wir machen das jetzt mal so. Ganz unverbindlich, du entscheidest ja sowieso, ob du es tust oder nicht. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal zurück und werden dich dann informieren über eine solche Gruppe in deiner Umgebung, okay? Okay. Alles Gute von Herzen, Thomas. Jo, danke. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema morgen heißt meine dunkelste Seite. Die dunkelste Seite in mir oder meine dunkelste Seite. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, wenn ihr mir da so vielleicht einige Geheimnisse von euch und aus euch, aus eurem Inneren erzählen wollt, dann seid ihr morgen hier gut beraten bei mir. Die ganze Sendung steht unter diesem Thema, meine dunkelste Seite. Näheres auch noch zu diesem Thema und überhaupt zu uns unter domian.de. Domian.de. Und hier ist Sarah, 19. Hallo Sarah. Hallo. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Sag mal einfach so vielleicht eine Überschrift zu deinem Thema. Um was geht's denn? Also es geht um meinen Freund. Ja. Das ist ein Türke. Ja. Mit dem bin ich jetzt seit anderthalb Jahren etwas länger zusammen. Wie alt ist er? 20. Ja. Mhm. Und am Anfang war halt alles schön und gut und dann ist das immer schlechter geworden. Also ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Letzte Woche. Inwiefern schlechter? Erzähl mal. Also das fing erst an, dass er mir Sachen verboten hat und... Zum Beispiel? Ja, mich mit meiner Freundin zu treffen oder alleine wegzugehen oder... Mhm. Warum verbietet er dir das? Eifersucht oder... Ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass die Eifersucht ist. Ja. Das ist aber jetzt neuerdings so. Oder gibt's das schon eine Weile? Also das geht jetzt seit letztes Jahr November ungefähr. Ach so, das ist ja dann doch schon fast ein ganzes Jahr. Ja. Mhm. Mhm. Also war nur das erste halbe Jahr war normal und entspannt und dann ging's schon los. Ja, sicher. Mhm. Sag mal noch mehr Beispiele, was er so, wie er sich so verhält und was er sagt und macht. Also, ja, wie gesagt, ich darf gar nichts unternehmen. Ich hatte vorher auch viele Freunde und Bekannte, zu denen ich dann auch den Kontakt abbrechen musste. Mhm. Und jetzt seit letzte Woche ist was ganz Schlimmes passiert. Hat er mich geschlagen. Mhm. Das war jetzt nicht das erste Mal, aber das war jetzt richtig heftig, ne? Mhm. Was war der Anlass? Der Anlass war, weil er mir erzählt hatte, ich wäre seine zweite Freundin, mit der er geschlafen hat. Und dann auf einmal meinte er, ja, das würde nur besser rüberkommen, deswegen habe ich das so gesagt. Und dann kam auf einmal raus, ich wäre die dritte oder die vierte schon. Und ich meine, er hätte offen darüber reden können, ne? Mhm. Ja, und das weiß er aber auch. Und dann meinte er nachher, ja, das habe ich jetzt nur gesagt, weil das dann besser bei dir ankommt und so. Und wieso schlägt er dich dann? Ja, dann bin ich hingefahren, weil ich habe ihm dann hat er sich erstmal einen Tag gar nicht bei mir gemeldet. Mhm. Ich dann zu ihm meinte, was das soll, dann war ich auch sauer, richtig, ne? Mhm. Ja, und dann habe ich ihm geschrieben, er sollte mich doch bitte anrufen. Mhm. Oder wenigstens schreiben. Mhm. Damit ich wüsste, warum er auf einmal sauer wäre, weil er eigentlich gar keinen Grund dazu hat. Eigentlich nicht, nein. Nee, mhm. Das habe ich ja auch nicht verstanden. Ja. Ja, und dann hat er sich aber nicht gemeldet. Ja. Und hat sich aber dann später, weil ich habe ihm eine ganze Zeit eine SMS geschrieben und versucht anzurufen. Und dann hat er doch wohl angerufen und mit meinem Bruder gesprochen. Mhm. Und meinte, dass ich ihn wortwörtlich am Arsch lecken kann. Entschuldigung. Und das aber so hat er es gesagt. Ja, das ist auswehr. Was ist das für ein absurdes Theater? Er erzählt dir, dass du die dritte Frau bist, mit der er schläft, und er zieht sich zurück und ist beleidigt? Ja, obwohl du gar nichts erwidert hast? Nee. Verstehe ich null. Ja. Aber egal. Also, und dann beschimpft er dich und beleidigt dich, und dann, wie kam es dann dazu, dass er dich dann noch geschlagen hat? Ja, ich habe ihm dann eine SMS geschrieben, dass ich dann um 10:30 komme, bis dahin nicht meldet. Mhm. Dann bin ich auch hingefahren. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe auch was getrunken. Mhm. Vor Frust, ne? Mhm. Ist ja meistens dann so. Und ja, dann war ich halt da und dann habe ich halt versucht, mit ihm zu sprechen. Dann bin ich halt ein bisschen lauter geworden. Mhm. Und dann hat er ausgeholt, mir eine geklatscht, dann hat er meine Haare gezogen, mich zu Boden gedrückt und dann halt wirklich nur noch hat es geblitzt. Ich habe nichts gesehen, nichts mehr gehört, ne? Ja. Ich habe da wirklich nur noch um Hilfe geschrien. Mhm. Und was du... Ja? Was? Die Polizei? Oder was? Ja, dann wurde die Polizei verständigt, weil die Leute, die dann halt in der Umgebung gewohnt haben, die haben das dann halt mitgekriegt. Mhm. Ja, und dann kam halt die Polizei und ja. Dann also, der hat ja einige gescheuert. Ja. So schlimm, dass du auch noch ins Krankenhaus musstest? Also ich bin nicht ins Krankenhaus gegangen. Also es war davor schon mal so, dass er mir eine geklatscht hat, wortwörtlich, dass ich eine richtig blaue Backe hatte. Ich hatte vier Fingerabdrücke. Ja, weißt du was? Jetzt frage ich dich mal ganz nassforsch und sofort und klar, was willst du denn überhaupt mit dem noch? Warum bist du denn überhaupt bei dem noch? Ja, ich verstehe das selber nicht. Das verstehe ich nicht. Ne? Was du mir jetzt, du hast mir wahrscheinlich nur so ein kleines bisschen erzählt von dem, was da alles vorgefallen ist. Ja, gerade dann auch noch, ich habe dann versucht, bei ihm anzurufen, die Telefone sind aus, dann habe ich bei seinen Freunden angerufen. Aber du bist, hechelst dem ja immer zu hinterher. Ja. Der scheuert dir eine. Und du dackelst da noch immer wieder hin? Ja. Der sagt am Telefon so einen vulgären Ausdruck zu dir oder zu deinem Bruder und du gehst wieder zu ihm hin? Warum? Ja. Der verbietet dir auszugehen mit deinen Freunden oder Freundinnen? Ja. Und du bleibst bei ihm. Was zieht dich? Was willst du denn? Was ist denn da noch Gutes an dem? Ja, und jetzt ist das auch so weit gekommen, das ist halt auch so schlimm, dass er zu mir sagt, ich soll die ganze Schuld bei der Polizei auf mich nehmen. Mhm. Achso, es ist eine Anzeige erstattet worden. Also automatisch, ich habe keine gemacht, ja. Vielleicht auch aus ein bisschen Angst oder so. Mhm. Und das ist ja halt ganz automatisch gelaufen. Mhm. Und jetzt versuchen halt auch die Freunde von ihm, mir ein schlechtes Gewissen einzureden. Ja, mein Freund, also ich weiß nicht den Namen nennen, der wäre richtig fertig mit den Nerven und der wüsste gar nicht mehr, was er machen sollte. Mhm. Und der hat sowieso schon so viele Schulden und ich habe ja gerade mit denen noch gesprochen. Mhm. Ja, und dann haben die mich auch total veräppelt. Dann meinten die, also er wäre nicht bei ihnen. Mhm. Und dann haben die total den Kuddelmuddel da erzählt und durcheinander, von wegen, er hätte seinen Freund nach Hause gebracht und dann musste er aber seine Mutter abholen. Also, Sarah, wie auch immer. Lass uns mal Klartext reden. Ich finde, dass du bei der Polizei die Wahrheit sagen solltest, ohne Wenn und Aber. Ja. Und ich finde, dass du dich mit aller Würde und mit erhobenem Haupt dich von diesem Typ trennen solltest. Weil ich meine, jeder Mensch hat ja einen Charakter, ne? Und ja, jeder Mensch hat auch einen Stolz und den Stolz solltest du auch haben. Da ist ja nur so viel kaputt, da kann man nicht mehr von Liebe reden. Ja. Oder? Ja, also das wird auch schon weniger. Ich merke das auch halt dann. Guck mal, was soll dir denn jemand noch antun, dass du sagst, ich gehe? Es wird auch immer schlimmer, ne? Ja. Er hat sich davor die Male ja auch schon entschuldigt und gesagt, oh, das wird nie wieder passieren. Und ja, aber der ist doch, so wie du es gerade so erzählt hast, unter Umständen gar nicht so scharf drauf, mit dir weiter zusammen zu sein. Er hat sich ja schon mehrmals und mehrfach zurückgezogen. Mhm. Ja, das fängt halt, wie gesagt, irgendwie wieder ein Streit an oder so. Erst ist alles schön und gut, wir fahren nach Ikea, kaufen Möbel, alles toll. Ja, und dann auf einmal wieder Peng, dann knallt Nein. wieder. Peng in dem Sinne Schlussstrich ziehen. Mhm. Und ohne Wenn und Aber. Da tust du dir Gutes und dann lässt du ihn in Ruhe und die Sache mit der Polizei, das muss er jetzt aushalten, das hat er sich eingebrockt, okay. Mhm. Aber lass die Finger liebesmäßig jetzt von ihm. Ja. Das ist für dich der beste Weg, damit du frei bist, auch wieder offen für andere Sachen, andere Beziehungen. Mhm. Hm? Auf jeden Fall. Alles Gute. Das ist ja auch meine Freundin, ne? Ja, das ist doch ganz schlimm, wenn er dich da einsperrt und dir das alles verbietet. Ja. Also, geh deinen eigenen Weg und lass los, lass diesen Mann los, diesen jungen Mann. Ja, okay. Okay? Wenn du das sagst. Ja. Okay. Aber ganz mit tiefster Überzeugung sage ich das. Ja. So, mit ganz, ganz tiefer Überzeugung. Ich merke das. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jens, 25. Hallo Jens. Ja, hallo Domian. Wie geht's? Ja, einigermaßen. Einigermaßen. Was ist denn der Grund deines Anrufes? Der Grund ist folgendes. Ich bin mit einer Frau zusammen. Mhm. Das ist die Ex-Frau, also noch nicht Ex-Frau, aber wird es bald sein, meines besten Freundes, der zurzeit im Haft sitzt. Oh. Das klingt aber sehr kompliziert. Ja, der ist Kosovo-Albaner, ist auch mein bester Freund seit der Kindheit an. Ja. Hat seine Frau geschlagen. Ja. Hat drei Kinder mit ihr. Mhm. Ja, und wie alt ist die Frau? Die ist 23. Ja. Er ist 25, also er ist in meinem Alter. Weswegen sitzt er im Knast? Körperverletzung, Einbruch, Diebstahl und Fahren ohne Führerschein. Ja. Wie lange sitzt er noch im Knast? Bis Mai nächsten Jahres. Ja. Könnte aber eine Lockerung anstehen, beziehungsweise Hafturlaub. Und die Frage für uns ist jetzt natürlich, was können wir tun? Und sie ist auch schwanger jetzt, also von mir. Wie lange läuft das denn jetzt zwischen dir und ihr schon? Seit 2,5 Monaten. Und wie lange ist er schon im Knast? Ja, seit circa 2 Jahren jetzt. Ach so, so lange schon. Ja. Ja. Und er weiß das noch nicht, dass da was läuft? Er hat mal was brieflich angedeutet in ihrem Brief, was sie mir ausrichten sollte, und zwar, dass ich, wenn ich mit seiner Frau abhänge, dass er das nicht so gerne sieht, weil er wohl darauf sehr empfindlich reagieren würde. Gehe ich von aus, ja. Das hat er nur so formuliert, weil er nicht anders konnte. Ja. Weil die Post natürlich kontrolliert wird und... Ach so, du meinst, das ist sehr, sehr freundlich formuliert. Im Klartext heißt das, wenn... ich mach dich alle, wenn du meine Frau anfasst. Richtig, ja. Mhm. Du kennst ihn ja gut. Das ist mein allerbester Freund. Ja. Ist es dein allerbester Freund gewesen? Ja. Wieso geht man an die Frau vom allerbesten Freund? Ja, es ist ganz einfach. Ich war damals mit ihr mal zusammen, als Teenager. Das war 96. Das waren nur 2 oder 3 Wochen. Mhm. Ich war ihre erste große Liebe. Nur dann musste ich mich von der Freiheit leider ein bisschen verabschieden. Dann musste ich mal in Haft. Das heißt, du warst auch schon im Knast? Ja, genau. Wir hatten auch schon mal telefoniert zusammen. So, weiß ich jetzt nicht, aber egal. Ich habe dich aus der Haft angerufen. Ja. Ja, auf jeden Fall hat er in der Zeit, haben die beiden sich kennengelernt, über mich. Ja, und wo ich dann im Knast saß, haben Ach so. Beiden geheiratet. Ach, Moment. Als du im Knast saßt, ja. Warst du eigentlich mit der Frau noch zusammen? Nein, nicht mehr zusammen. Nicht mehr zusammen. Wir hatten noch einen guten Kontakt, eine gute Freundschaft. Aber er hatte auch davon vorher schon mitbekommen, dass ihr mal was hattet. Ja, genau. Mhm. Genau, und es hieß eigentlich in unserer Freundschaft zwischen mir und ihm, man geht nicht an die Frau oder Ex-Frau oder Ex-Freundin, letztendlich ist, Freunde fragen. Ja, letztendlich ist das ja die große goldene Regel in Freundschaften, dass man die Finger von deren Partnern lässt. Ne? Ja, er hat dann irgendwo getan. Er hat ja schon ein Auge auf sie geworfen, wo ich noch mit ihr zusammen war. Mhm. Aber immerhin hat er es nicht getan. Als ihr noch zusammen wart. Er hat sich an sie rangemacht, als du im Knast saßt, aber da wart ihr ja schon getrennt. Genau. Und das hast du jetzt, du hast es härter gemacht. Du hast dich an sie rangemacht, obwohl die nicht getrennt sind. Ja, nicht rangemacht. Ich war in meiner Wohnung, es klingelte plötzlich an der Tür. Mhm. Ich musste meine Wohnung sanieren. Mhm. Und sie stand plötzlich da, sie half mir dann auch. Mhm. Sie erzählte mir auch, was in den ganzen Jahren so passiert ist mit ihr und ihm. Mhm. Wie er sie geschlagen hatte und auch wie er mit den Kindern umgegangen ist. Und das hast du nicht mitbekommen als bester Freund? Ich habe natürlich mitbekommen, ja, aber ich konnte nichts machen. Hast du ihn niemals zur Seite genommen? Hast du gesagt, pass auf, Junge, so kannst du nicht mit der Frau umgehen, mit den Kindern? Man hat es mit 3 Mann versucht und es hat nicht geklappt. Mhm. Man kann ja nicht 24 bei jemandem sein. Mhm. Also ich meine, irgendwann hat es geklappt. Das heißt also, die Frau ist auch sturzunglücklich und war froh, dass sie ihn erstmal von der Backe hatte jetzt, als der im Knast, in den Knast kam. Ja, sie war 3-mal auf dem Frauenhaus deswegen, weil er so brutal mit ihr umgegangen ist. Die Kinder sind jetzt bei ihren Eltern, weil aus Sicherheitsgründen halt vor ihm. Mhm. Und also im Klartext hast du jetzt richtig Angst vor eventuell dem Mai 2005 oder vorher schon, wenn er früher rauskommt? Ja, beides. Mhm. Beides. Weil ich einfach nicht weiß, wie ich es ihm beibringen soll, was da abgelaufen ist. Ich meine, für mich ist es verständlich, dass sie sich von ihm trennt, die Scheidung ist hingereicht und die wird noch dieses Jahr geschieden. Für dich ist eine klare Sache, ich liebe diese Frau, die Frau liebt mich, wir wollen zusammen sein. Ja. Definitiv. Im Moment derzeit ein paar Problemchen, untereinander, aber ich denke mal, dass sie sich wieder einbringen. Mhm. Jetzt kennst du ihn ja sehr gut. Ja. Und du kannst ihn gut einschätzen. Und deine Freundin kann ihn auch einschätzen. Ja. Ist es wirklich so, dass ihr Angst um Leib und Leben haben müsst, wenn er rauskommt? Ja. Was kann man dagegen tun? Ja, das ist ja meine Frage. Was kann ich tun? Was können wir tun? Mhm. Ich meine, einfach umziehen oder ganz weit wegziehen ist keine Lösung. Warum nicht? Er findet uns. Es gibt Mittel und Wege, dass man sich so umorientieren kann, dass es sehr, sehr schwer ist, für jemand anderen einzufinden. Ja, für uns ist das Problem, sie könnte dann ihre Kinder nicht mitnehmen. Naja, die Kinder. Verstehe. Für mich ist das Problem, ich habe einen schwerkranken Vater zu Hause sitzen, um den ich mich kümmern muss, der hat nur noch ein paar Jahre. Das ist das Problem, ich bin an meiner Heimatstadt schon irgendwo gebunden. Ist ein schwieriges Problem. Ja. Da wird ja auch keine Polizei helfen können, weißt du, ne? Ja, sie hat im Moment zur Polizei Kontakt. wir kriegen ja auch Post von ihm und das geht, läuft dann alles, also sie bringt dann die Post zur Polizei und das läuft auch alles dann über Anwälte und so. Im Moment sind die da im Streit drüber wegen, ja, dass er die Kinder sehen möchte. Gut, das ist deren Problematik. Das ist noch wieder ein Sonderfall, aber was dich anbelangt, wird ja keine Polizei der Welt jetzt im Vorhinein irgendwie helfen können, weil eben noch nichts passiert ist. Das ist ja nur eine Vermutung, die du anstellst, die ich sehr ernst nehme, so wie du es geschildert hast. Ja, ich meine, er ist nicht gerade so zimperlich in solchen Sachen. Mhm. Ich meine, es geht um seine Ehre. Er verliert sein Gesicht oder er hat schon verloren. Ne? Und da er auch Albaner ist, denke ich mal, dass das für ihn dann die größte Sauerei der ganzen Welt ist. Also du sitzt quasi in der Falle. Ja. Ne? Was du jetzt auch tust und wohin du dich auch bewegst, irgendwie ist es alles kompliziert und schwierig und es ist eine Sackgasse, in der du bist. Ja, also selbst wenn ich jetzt mit dir Schluss machen würde, es würde mir nicht helfen. Nee, weil du sie hattest. Genau. Und das ist schon für ihn eine Schande. Ja, und sie trägt ja noch ein Kind von mir im Bauch. Und sie trägt ein Kind von dir im Bauch. Du lieber Himmel, was machen wir? Sie ist natürlich jetzt am Überlegen, ob sie es kriegen soll oder nicht. Ich möchte schon, dass sie es kriegt, weil das Kind kann nichts dafür. Mhm. Ja, und, es wäre eine Schande, das Kind abzutreiben, nur weil er vielleicht durchdrehen könnte. Ja, sie ist natürlich am Überlegen, ob das mit uns auch klappt, weil sie könnte nicht noch das vierte Kind alleine großziehen. Da frage ich dich allerdings auch, in dieser komplizierten Situation, warum wird die Frau schwanger? Warum, ihr seid erwachsene Leute, wieso passt ihr nicht auf, dass sie nicht schwanger wird? Also ich habe mal vom Arzt gesagt bekommen, ich könnte keine Kinder bekommen. Mhm. Also ich wäre zeugungsunfähig. Mhm. Darauf hast du dich verlassen und es ist doch passiert. Richtig. Und du bist auch sicher, dass du der Vater bist? Ja. Sie hat nicht irgendwas anderes noch am Laufen? Nein, wir waren 24 Stunden aufeinander. Mhm. So, dieser Fall ist mir wirklich so komplex und so kompliziert, dass ich natürlich nicht weiß, wie du da klug und unbeschadet rauskommst. Ich weiß es nicht, Jens. Ich weiß es definitiv nicht. Ich kann dir jetzt höchstens gleich noch eine Adresse an die Hand geben vom Weißen Ring. Sagt dir Weißer Ring was? Ja, der sagt mir was. Hast du mit denen schon mal Kontakt gehabt? Nein. Nein. Dann bitte ich dich wirklich eindringlich, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen, weil die genau für solche Fälle sehr, sehr professionalisiert sind und dir sicher, wenn auch nicht die perfekte Lösung präsentieren können, aber ein paar handfeste Tipps an die Hand geben können, wie und was ihr jetzt tun sollt. Ja, das Problem ist ja, wir beide haben jetzt auch zurzeit Streit. Mhm. Sie hat, ich habe eine Wohnung, sie hat auch hier gewohnt. Mhm. Sie hat die Wohnung jetzt verlassen, auf dessen Grund, weil ich mal meine Ex-Freundin zurückgeholt habe. Ja, das wird ja immer kompliziert. Jetzt hast du deine Ex-Freundin bei dir. Nee, die ist auch wieder weg. Ach so. Weil ich, das war so ein Zwischenspiel der Gefühle. Ich wusste nicht, für wen meine Gefühle zu was mehr tendiert. Aber sie tendieren jetzt wieder zu der Frau von deinem inhaftierten Freund? Ja. Mehr oder weniger. Das sind ja zwei verschiedene Schuhe. Einmal eure Problematik, Beziehungsgeschichte. Aber davon isoliert besteht ja dieses Gefahrenmoment, von dem du gerade gesprochen hast. Genau. Und das sind halt zusammenhängende Probleme. Ja. Und die belasten auch unsere Beziehung natürlich. Wir das haben sehr viel Palaver deswegen. Mhm. Und ich möchte, sie ist jetzt im Moment bei ihrer Oma. Und ich möchte sie auf jeden Fall wieder zurückhaben. Mhm. Und sie sagt auch, dass sie mich liebt, dass sie halt im Moment ein bisschen Zeit braucht. Was ich natürlich auch verstehen kann. Aber irgendwie denke ich, sie tut mir auch immer ein bisschen weh, weil sie ist im Moment sehr kalt zu mir. Mhm. Und ich liebe die Frau über alles. Also Jens, jetzt machen wir Folgendes. Mir geht es erstmal darum, dass du ein paar gute Tipps an die Hand bekommst zu deiner und eurer Sicherheit. Ja. Dazu werden wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Ja. Darüber hinaus biete ich dir auch an, dass du mit meiner Psychologin jetzt nochmal diese besondere Situation, die besondere Beziehungskonstellation aufgrund der Bedrohung, dass du die auch jetzt nochmal in Ruhe mit ihr besprechen kannst. Ja. Aber wichtig sind erstmal, dass du einen Kontakt aufbauen kannst zum Weißen Ring. Ja, weil das Problem steht mir natürlich sehr im Kopf und völlig klar. Bedenken. Völlig klar. Das heißt, du legst auf, wir rufen dich zurück. Alles klar. Einverstanden? Jo. Alles Gute, Jens. Dankeschön. Tschüss. Domian. Hier ist Frank. Frank ist 41. Hallo Frank. Hallo, grüß dich Domian. Hallo Frank. Dein Thema? Mein Thema ist eigentlich, ja, denke ich mal, kein so seltenes Thema. Und zwar, ich arbeite in einem sehr großen Sportstudio als Studioleiter. Mhm. Und habe vor circa 4 Monaten ein Verhältnis begonnen mit einer Arbeitskollegin von mir. Ja. was sich also eigentlich per Zufall ergeben hat. Wir haben einfach super zusammengearbeitet, es war ein super Spaß. Ja. Und irgendwann war der Tag X, wo ich mir gesagt habe, trotzdem, dass ich wusste, dass sie einen Freund hat, dir zu sagen, du pass auf, ich weiß nicht, was los ist, ohne den Hintergedanken überhaupt mit dir zusammenzukommen, muss ich einfach sagen, du bist eine fantastische Frau. Aber und ich glaube, ich habe mich ganz schön nicht verguckt oder verliebt. Ah, aber du bist oder warst zu dem Zeitpunkt in keiner Beziehung? Nein, ich bin Single. Du bist Single. Seit 6 Jahren fast. Lange Zeit? Lange Zeit, ja. Hatte auch wirklich die Schnauze voll, hab ein Kind, was ich alle 14 Tage nur sehen, du hast mal dementsprechend geimpft natürlich in einer Richtung. Ja. So, vor 4 Monaten hast du jetzt die Liebeserklärung gemacht? Genau, ich habe die Liebeserklärung gemacht, die mir dann mit einem leichten Grinsen und einem leicht angesetzten Satz in Richtung, ja, ich wollte dir eigentlich auch, dann wurde gestoppt und dann habe ich nachgehakt und kam derselbe Satz auch rüber. Wow. Das hört man natürlich gerne, ne? Wenn man sich schon aufgerafft hat, sowas zu sagen. Das war eine sehr angenehme Erfahrung und man hat sich dann auch 2-3 Tage später getroffen. Ja. So. Und es war ein sehr intensiver Abend, wobei das Bett absolut nebensächlich war. Es war wirklich nur unterhalten und dass man gesehen hat, es ist unfassbar, was rübergeht. Das ging wirklich über mehrere Tage, bis natürlich auch das andere dazu kam. Wie ist der Stand der Dinge heute? Der Stand der Dinge ist heute, sie ist jetzt gerade in Urlaub. Für 2 Wochen, kommt in Kürze wieder. Ja. Und alleine oder mit ihrem Nein, sie ist alleine mit Bekannten gefahren. Ja. Und Stand der Dinge ist eigentlich ja, keiner weiß, was los ist. Diese 4 Monate waren sehr intensiv, sind sehr intensiv gewesen. Also es lief nebenher, hat sie eine heimliche Beziehung zu dir gehabt, während sie ihre Hauptbeziehung auch pflegte. Genau, und die sind, pflegen würde ich nicht sagen, sie ist sehr lange Jahre schon zusammen mit demjenigen. Wie lange? 10. 10 Jahre. Ja, und ist halt eben, hat mir, obwohl sie es ja gar nicht dazu verpflichtet war, sie viele Sachen erzählt, dass halt eben nur noch ein Nebenherleben ist, dass sie sich keine Ehe oder Kinder vorstellen kann mit diesemjenigen, weil das einfach alles nicht passt und der eine geht links ins Bett, der andere geht rechts ins Bett, über mehrere Monate, 8 Monate keinen Sex mehr miteinander. Aber das sind doch ganz gute Voraussetzungen wiederum, die dich hoffnungsvoll stimmen können, für euch. Auf jeden Fall, sonst hätte ich ja nicht, würde ich ja nicht so lange durchhalten und immer noch hoffen. Mhm. Das ist ganz klar. Aber, höre ich ein großes Aber? Ja, das Aber ist das, dass wenn sie bei mir hier in der Wohnung ist und wir reden drüber und hin und her, dann ist sie diejenige, die es, die Liebe zeigt. Mhm. Verbal, aber nicht. Das heißt, es bleibt alles irgendwie im Halse stecken. Sie zeigt es aber, die Nähe. Wenn ich, sie fängt an zu küssen, sie fängt an, meine Nähe zu suchen. Wenn ich sage, du musst jetzt... Okay, sie muss ja nicht ständig sagen, ich liebe dich. Nein. Viel wichtiger ist halt, dass man das jemandem zeigt. Ja, logisch, klar, selbstverständlich. Ja. Aber es sind halt eben, es ist halt eben so intensiv in diesen 4 Monaten gelaufen, dass ich sage, wo ist der letzte Kick? Ja. Zu sagen, so, pass auf, alles klar, ich sag das jetzt meinem Freund. Es geht einfach nicht mehr weiter. Aha, ich verstehe, du bist ungeduldig. Du sagst, du hast das Gefühl, dass ihr beiden wirklich eine tolle... Ja. Nicht nur ich, auch Bekannte, weil es sind diverse Leute involviert. Okay, also dass der Eindruck da ist, die Bekannten interessieren mich jetzt nicht, du bist wichtiger in deiner Einschätzung, du sagst, da läuft richtig tief was zwischen uns beiden. Ja. Warum, verdammt nochmal, macht ihr den Mund nicht auf? Genau. Und im nächsten Schritt, warum trennt sie sich nicht von dem, mit dem sie sowieso offensichtlich nicht sehr glücklich zu sein scheint? Genau. Finde ich eine berechtigte Frage. Genau. Und finde ich auch eine berechtigte Haltung. Ja, und das Problem ist... Halt, hast du es ihr so gesagt und was antwortet sie? Ja, sie sagt, sie antwortet in dem Moment ja. Aber wenn ich dich lieben würde, warum habe ich denn noch nicht demjenigen dann gesagt, dass ich nicht mehr mit ihm zusammen sein will? Weil sie vielleicht ein bisschen feige ist und vielleicht auch, wenn man so lange mit jemandem... Du sagst 10 Jahre, ne? Gewohnheit. Wahnsinnige Gewohnheit, da hat man Angst, da hat man Angst, ihn zu verlieren, da sind Rituale, da sind Sicherheiten, das wirft man nicht so leicht weg. Genau, das ist doch völlig normal. Bei den Eltern und so weiter. Wie alt ist sie? 29, ja, das ist doch da völlig normal. Ja. Also, ich finde deine gewisse Ungeduld schon durchaus nachvollziehbar. Mhm. Und wenn das noch länger so läuft, ist es natürlich auch irgendwie eine Beleidigung für dich. Ne? Dass sie immer noch nicht sich bewegt, obwohl sie eigentlich in einer unglücklichen Beziehung ist. Ja. Also finde ich schon, dass du das Recht hast, da ein bisschen vehementer das einzufordern, ohne sie natürlich jetzt sehr massiv unter Druck zu setzen, weil 4 Monate ist ja auch noch okay, aber eigentlich auch nicht mehr okay, da muss jetzt schon bald was passieren. Ja, ich bin ja jetzt gespannt, wenn sie jetzt die Tage wiederkommt. Ja, sie hat ein bisschen Zeit gehabt nachzudenken. Ja. Genau. Aber ich habe jetzt halt eben auch schon 2-3 Mal mit ihr telefoniert und ich merke am Telefon, dass die Entscheidung immer noch nicht da ist. Mhm. Ja, da musst du vielleicht auch härtere Seiten aufziehen, musst du sagen, pass auf, ich kann das auch da nicht so lange mitmachen. Außerdem, was ist das für eine Art, jemanden so lange zu hintergehen? Ja. Sie hintergeht ja seit 4 Monaten massiv ihren Freund. Gut, aber wenn man definitiv das Gefühl hat, dass wenn man jetzt sagt, du pass mal auf, wenn du das nicht so und so machst, dann gehe ich. Und, dann, und ich weiß definitiv ganz genau, dass wenn ich ihr das Bein rausreißen würde, sie würde lernen, wieder auf einem Bein zu laufen, weil das anscheinend der bequemste Weg ja, für sie wäre. Du musst es ja nicht so du sollst ja auch nicht als Drohung das formulieren. Nein, du weißt aber, wie ich das. Du weißt auch, wie ich es gemeint habe, jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber wir sind uns einig, okay? Ja, gut. Alles Gute, tschüss. In der Technik, Carsten Klinger. Bis morgen, tschüss, gute Nacht. Mhm.